Ja, passend zur Regenklausur wieder ein Vortrag über Meditation heute. Und Achtsamkeit ist ja schon fast das Thema des Jahres geworden, was jetzt schon in einigen Vorträgen hier dran war, sowohl von Ajahn Chattamala als auch von mir. Und der heutige Vortrag ist in gewisser Hinsicht die Fortsetzung von meinem letzten Vortrag von vor einem Monat. Über Achtsamkeit, die Aktionsprinzipien der Achtsamkeit beim letzten Mal. Und heute soll es mehr darum gehen, so das Verhältnis zwischen Achtsamkeit und Sammlung, Sati und Samadhi. Und einige meiner Darstellungen heute werden sich unterscheiden von dem, was Ajahn Chattamala vor 2 Wochen über Meditation erzählt hat. Und zum Teil ja, klingen wie das genaue Gegenteil. Und da könnte der Eindruck entstehen, dass da heute eine Gegendarstellung stattfinden soll. Aber so sollte es nicht aufgefasst werden, sondern es ist der ja, Ausdruck oder es kommt zustande dadurch, dass das Thema eben schwer in Worte zu fassen ist, wenn Vitakka Vichara, also diese geistige Bewegung, die sich in Sprache äußert, dass die Konditionierung von Sprache ist, wenn das langsam zur Ruhe kommt und aufhört, dann dringen wir in Bereiche vor, die einfach mit Sprache nicht mehr zu erfassen sind. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass unsere westliche Kultur Konzepte geprägt hat. Wenn wir Worte benutzen, dann haben wir ja immer eine ganze Geschichte und Definition seitenweise dabei. Eine Kultur, in der seit 700 Jahren Samadhi kein Thema mehr ist. Also es gab früher bei den christlichen Mystikern sicherlich Menschen, die Sammlung in hohem Maße, in hoher Stufe praktiziert haben. Aber ja, in den letzten Jahrhunderten ist das Christentum in Sachen Geistestraining nicht sehr ausgeprägt. Ein Punkt von Ajahn Chattamalas Vortrag, den letzten möchte ich aber sehr unterstreichen, und zwar ist, dass wenn wir über Dinge reden, über die es schwer zu reden ist, dass wir versuchen sollten, authentisch zu bleiben, echt zu bleiben. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir nicht irgendwas daherfaseln, was wir irgendwo gelesen haben und dann irgendwie toll erklären können mit eigenen Worten und so den Eindruck vermitteln, als wäre das aus unserer eigenen Erfahrung, sondern dass wir tatsächlich schauen, wo kommt es her, was wir jetzt hier vermitteln, was wir glauben zu wissen. Also authentisch bedeutet, dass wir so weit wie möglich mit unserer eigenen meditativen Erfahrung diese Dinge bestätigen sollten. Und bedeutet aber auch, dass wir die Wahrheit aufrechterhalten im Sinne der 95. Lehrrede aus der mittleren Sammlung mit dem schönen Namen Janki Sutta, wo der Buddha erklärt, Wahrheit aufrechterhalten bedeutet, dass wir uns klar sind, woher wir etwas haben. Ob wir etwas in einem Vortrag gehört haben, ob wir es irgendwo in einem Buch gelesen haben, ob wir uns das ausgedacht haben, ob wir es in den Lehrreden gelesen haben, das ist ja alles okay. Aber wir sollten uns selber im Klaren darüber sein, wo wir das herhaben und auch entsprechend präsentieren. Das hat natürlich auch seine Grenzen. Also ich werde jetzt nicht anfangen, um möglichst die Wahrheit aufrechtzuerhalten, zu sagen, das, was ich jetzt erzähle, basiert auf meiner eigenen Übersetzung von einem Pali-Text, der von der Pali-Text Society herausgegeben wurde, basierend auf 4 halb verrotteten Palmblatt-Manuskripten, die textkritisch erfasst wurden, laut derer ein gewisser Ananda gehört haben soll, dass der Erhabene Folgendes gesagt haben soll. Also ich werde dann schon weiterhin sagen, der Buddha hat gesagt so und so, also um das etwas einfacher zu gestalten. Soweit die Vorrede. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Bhutang Dhammang Sanghang Namassami. Sankaparago purisasa kamo nate kama yani citrani loketi. Die Lehrrede, die meinem heutigen Vortrag zugrunde liegt, ist die 119. aus der mittleren Sammlung. Achtsamkeit auf den Körper habe ich es übersetzt, etwas dünn, etwas nichtssagend, aber auch aus dem einfachen Grund, weil die Bedeutung des Titels Kaya Gata Sati auch sehr weit gefächert ist und auf verschiedene Weise verstanden werden kann. Da geht es also, wie schon gesagt, um den Zusammenhang zwischen Sati und Samadhi, zwischen Achtsamkeit und Sammlung. Und das ist eine der drei Kardinalsuttas zum Thema Achtsamkeit, könnte man sagen. Wir haben die 10. in der mittleren Sammlung, die auch in der längeren Sammlung vorkommt, Satipatthana Sutta, was ich bei meinem letzten Vortrag mit Aktionsprinzipien oder Ausgangsbasis der Achtsamkeit übersetzt habe, was es also wörtlich ja auch bedeutet, was also mehr ist als nur irgendwie ein wenig achtsam zu sein, sondern eben die Anwendung der Achtsamkeit auf einer Stufe, um Weisheit zu erlangen, um den Identifikationsprozess zu durchschauen, bei der schon eine gewisse Sammlung vorhanden sein muss. Das habe ich in meinem letzten Vortrag versucht darzustellen. Dann haben wir die 118. Anapanasati Sutta, die Lehrrede über die Achtsamkeit auf das Ein- und Ausatmen, bei der das Wirkungsprinzip von Achtsamkeit dargestellt wird. Ich habe das bei meinem Vortrag vor einigen Jahren als Hologramm bezeichnet. Die erste Stufe, der erste Aspekt ist das Sehen, das zweite ist das Schauen, das genaue Hinschauen, dritte ist das Verstehen und das vierte ist das Überwinden durch Verstehen. Oder umgekehrt, durch Überwinden verstehen wir etwas erst völlig. Aber ich will jetzt also diese Vorträge nicht wiederholen, sondern eben die M119, Kaya Gata Sati Sutta, beschäftigt sich mit dem Prozess, wie Achtsamkeit immer feiner, immer tiefer wird, immer mehr verankert wird, immer mehr in den Mittelpunkt rückt und immer mehr fokussiert wird. Die Lehrrede spielt in Savatthi im Jetahain, wo 60% der Lehrreden, die uns überliefert sind, gegeben wurden. Da saß eine Anzahl von Bhikkhus in der Versammlungshalle, wo sie bei der Rückkehr von ihrer Almosenrunde nach ihrem Mahl zusammengekommen waren, als diese Erörterung unter ihnen auftauchte. Es ist wunderbar, Freunde, es ist erstaunlich, wie vom Erhabenen, der weiß und sieht, der verwirklicht und vollständig erwacht ist, gesagt wurde, dass die Achtsamkeit auf den Körper, wenn sie entfaltet und geübt ist, von großer Frucht und großem Nutzen ist. Jedoch wurde ihre Erörterung unterbrochen, denn der Erhabene erhob sich, als es Abend wurde, von der Meditation und er ging zur Versammlungshalle und setzte sich auf einem vorbereiteten Sitz nieder. Und dann fragt der Buddha, worüber habt ihr jetzt gesprochen? Also wir haben jetzt hier bereits einen Hinweis, dass selbst zur Zeit des Buddha es nicht einfach abgehakt war. Die Leute sprechen über Achtsamkeit und jeder weiß Bescheid, sondern auch die haben damals um die Wahrheit gerungen. Die waren immerhin etliche Stunden da zusammengesessen und haben über Achtsamkeit auf den Körper, Kaya Gata Sati, gesprochen. Die sind nach ihrem Mahl, das heißt also spätestens um 12 Uhr, zusammengekommen und haben angefangen, sich zu unterhalten. Und der Erhabene ist dazugekommen, als es Abend wurde. Also kann man sagen, 4-5 Stunden werden es wohl gewesen sein. Ähnliches Erlebnis hatte ich hier in der Sangha. Da habe ich zwei meiner Mitmönche mitverfolgt. Also da war ich Zeuge, wie die sich über Sammlung unterhalten haben. Und das ging irgendwie früh bei der Besprechung nach dem Frühstück los. Und die gingen dann gemeinsam auf Almosenrunde und kamen zurück von Almosenrunde und hatten immer noch das gleiche Thema. Also das ist nicht mal eben so abgehakt. Oder die Geschichte von Anuruddho und Kimbilo und Nandiyo, die wir schon, Ajahn Chattamala und ich, schon mehrmals erwähnt haben, drei gute Freunde im Dhamma, die haben über Dhamma gesprochen und das wird auch nicht so gewesen sein. Der Anuruddho sagt, hör ich mal im Jhana, da ist Faishay, und der Kimbilo sagt, das finde ich auch, und der Nandiyo sagt, ha. Die Sutta sagen uns, die haben alle 5 Tage die ganze Nacht zusammengesessen und über Dhamma gesprochen. Also Von daher denke ich, ist das schon mal ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich nicht leicht ist, solche Dinge in Worte zu fassen. Ja, was bedeutet überhaupt Kayagata Sati? Ich habe jetzt meine eigene Übersetzung schon kritisiert. Achtsamkeit auf den Körper ist etwas schwach. Kaya heißt Körper, Gata heißt gegangen. Achtsamkeit, die in den Körper gegangen ist, also Ajahn Jeff sagt, immersed in the body, also mit dem Körper verschmolzen, mit dem Körper durchtränkt. Durchtränkt ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff. Das kommt nachher in der Lehrrede in einigen Gleichnissen vor, wo dieses durchtränkt unheimlich gut passt. Also eine Achtsamkeit, die wirklich den gesamten Körper ausfüllt und als Ankerpunkt hernimmt. Der Körper ist immer im gegenwärtigen Augenblick und der Geist kann sich hinzugesellen. Die Achtsamkeit kann den Körper durchdringen. Und der Buddha erfährt, worüber die gesprochen haben und fragt sie nicht, was habt ihr gesagt, worüber habt ihr gesprochen? Im Einzelnen, wie es bei anderen Diskussionen manchmal der Fall ist, sondern der Buddha sagt gleich, was Sache ist und fängt an, da setzt sich ein Bhikkhu nieder, nachdem er in den Wald oder zum Fuß eines Baumes oder in eine leere Hütte gegangen ist, nachdem er die Beine gekreuzt, den Oberkörper aufgerichtet und die Achtsamkeit vor sich gegenwärtig gehalten hat. Und dann atmet er achtsam ein und aus. Anapanasati. Ajahn Chattamulo hat in seinen Vorträgen mehrmals darauf hingewiesen, dass in den chinesischen Agamas die Übungen, mit denen Satipatthana praktiziert werden kann oder in diesem Fall eben die Achtsamkeit mit dem Körper verschmelzen kann, die Reihenfolge in den chinesischen Agamas, das ist so das Gegenstück zum Pali-Kanon, anders ist. Das heißt, wir gehen ja immer davon aus, dass die Lehrreden eine gewisse sinnvolle Reihenfolge haben, die einzelnen Punkte, in der Regel eine ansteigende, dramatisch steigernde Reihenfolge und dann fangen die Übungen an mit Achtsamkeit auf die vier Körperstellungen. Dann das nächste wäre Achtsamkeit auf die verschiedenen Verrichtungen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, einfache Verrichtungen, bei denen wir genügend Kapazität übrig haben, um uns selber über die Schulter schauen zu können. Nicht nur genug, um das, was wir gerade tun wollen, korrekt auszuführen, sondern dass wir uns eben im Sinne von Satipatthana dabei zuschauen können. Wer macht da was? Ja, dann kommt die Betrachtung der Körperteile, dass der Körper eben aus Teilen zusammengesetzt ist, aus Elementen und dass ihm bereits jetzt eine Sterblichkeit innewohnt mit dem Vergleich mit einer Leiche, die wir entweder real sehen oder uns vorstellen oder ja, allgemein erwägen, könnte auch ein Tierkadaver sein. Das wäre also diese Reihenfolge. Und anschließend dann Anapanasati als die subtilste Übung. Warum ist jetzt hier Anapanasati am Anfang? Also nicht in der Reihenfolge des Schwierigkeitsgrades, sondern Anapanasati, die Achtsamkeit auf den Atem, ist sowohl in der Satipatthana-Sutta als auch in dieser Sutta am Anfang. Und da ist mir, glaube ich, gestern erst die Idee gekommen, weil nämlich, das war also auch Teil der Diskussion, die ich so mitverfolgt habe, ist, dass diese Übungen hier, sowohl Satipatthana als auch das, was hier unter Kayagata Sati genannt wird, das ist nicht etwas, was man mal eben so nebenbei macht. Es handelt sich um formale Praxis. Das heißt, wenn wir fegen, ist das im Grunde die allereinfachste Form, aber bereits eine formale Praxis. Wir fegen nicht einfach nur. Also das sage ich deswegen, weil oft die Praxis der inneren Entfaltung banalisiert wird. Das heißt, ja, ich bin halt achtsam bei allem, was ich mache und da habe ich schon damit genug getan. Das ist eben nicht so. Ich vermute, dass aus dem Grund gesagt wird, dass eben man einen abgeschiedenen Platz, der für die Meditation tauglich ist, aufsucht und sich in einer Meditationsposition hinsetzt und dann sich erstmal nach innen begibt. Deswegen Anapanasati möglicherweise, das ist halt nur so eine Idee am Anfang. Ja, jetzt aber nach diesen einzelnen Übungen, zum Beispiel versteht einer beim Gehen, ich gehe, beim Stehen versteht er, ich stehe, beim Sitzen versteht er, ich sitze, beim Liegen versteht er, ich liege, oder er versteht, in welcher Stellung sich sein Körper auch immer befindet. Das ist jetzt eine von diesen Übungen als Beispiel. Ich will die jetzt nicht alle im Einzelnen durchgehen, weil das hatten wir jetzt schon bei 5 oder 6 Vorträgen in diesem Jahr. Ich das nicht nochmal durchkauen. Aber was sich unterscheidet von der Satipatthana Sutta, da käme dann, dass man den Körper als Körper betrachtet, innerlich, äußerlich, die Ursprungsfaktoren, die Verwehensfaktoren, und dass man die gegen den Strich gehende Achtsamkeit verankert für die Vergegenwärtigung, da ist ein Körper. Kommt hier in dieser Lehre dann ein anderer Refrain. Und zwar, während er so umsichtig, eifrig und entschlossen weilt, sind seine Erinnerungen und Absichten, die auf dem Haushälterleben beruhen, überwunden. Mit deren Überwindung wird sein Herz innerlich gefestigt, zur Ruhe gebracht, zur Einheit gebracht und konzentriert. Auch auf solche Weise entfaltet ein Bhikkhu die Achtsamkeit auf den Körper oder die mit dem Körper verschmolzene Achtsamkeit. Was in etwa dasselbe ist, Erinnerungen und Absichten, die auf dem Haushälterleben beruhen, ist die monastische Form zu sagen, Habgier und Trauer gegenüber der Welt oder in Bezug auf die Welt. Das wäre die Formulierung aus der 10. aus der Satipatthana Sutta. Was der Unterschied ist, in dieser Lehrrede heißt es, während er so praktiziert, sind die Erinnerungen überwunden und dann führt es zur Einheit des Geistes. Das heißt, da haben wir einen fortlaufenden Prozess. Er fängt an zu praktizieren, im Verlauf dessen überwindet er die Hindernisse, könnte man auch sagen. Während in der Satipatthana Sutta heißt es, nachdem er die Hindernisse überwunden hat, betrachtet er den Körper im Körper oder den Körper als einen Körper und so weiter. Das heißt, Satipatthana, die Übung, da haben wir eine bestimmte Stufe erreicht von fokussierter Achtsamkeit, von Sammlung. Und diese Lehrrede bezieht sich mehr darauf, wo sammle ich meinen Geist und was passiert dann? Also während ich diesen Geist auf seinen Objekten sammle, werden die Hindernisse überwunden und dann das Herz zur Einheit gebracht und dann geht es weiter. Da komme ich dann noch drauf. Was aus beiden Lehrreden für mich ganz klar hervorgeht, ist, dass Samadhi und Sati keine Gegensätze sind. Es gibt manchmal die Vorstellung, dass ich mich bei der Meditation entscheiden muss, also jetzt praktiziere ich mal Sammlung und jetzt praktiziere ich mal Achtsamkeit, und dass das zwei Dinge sind, die sich eigentlich gegenseitig beißen. Das ist nicht so. Es sind einfach zwei Faktoren von der Entfaltung des Herzens, die zusammenkommen müssen, die verschiedene Aufgaben haben, die in unterschiedlicher Zusammensetzung zusammenkommen können, aber die beide auf jeden Fall unverzichtbar beide dazugehören. Kurzer Exkurs zu einer Lehrrede, die kürzere Reihe von Fragen und Antworten, Jula Vedala Sutta, die 44. Da fragt der Laienanhänger Visakha seine Ex-Frau, die jetzige Arahantin und Nonne Dhammadina: Ehrwürdige, was ist Konzentration? Was ist die Basis der Konzentration? Was ist das Rüstzeug der Konzentration? Was ist die Entfaltung der Konzentration? Die Antwort: Die Einspitzigkeit des Herzens, Freund Visakha, ist Konzentration. Die 4 Grundlagen der Achtsamkeit sind die Basis der Konzentration. Die 4 richtigen Anstrengungen sind das Rüstzeug der Konzentration. Die Wiederholung, Entwicklung und Übung eben dieser Fähigkeiten ist dabei die Entwicklung der Konzentration. So aus aktuellem Anlass, weil in der Szene im Moment diskutiert wird, dass man versuchen sollte, passendere Ausdrücke zu finden, mache ich das jetzt mal. Also die Basis der Konzentration, statt Konzentration sagen wir jetzt Sammlung, statt Grundlagen der Achtsamkeit sagen wir Aktionsprinzipien der Achtsamkeit und statt Basis sagen wir Merkmal der Sammlung, weil das Wort bedeutet, ist auf Pali Nimitta. Der Visakha fragt, was ist das Samadhi Nimitta? Und alle, die ihren Ajahn Brahm gelesen oder gehört oder gesehen haben, bei denen wird es jetzt klingeln. Da ist irgendwie so ein leuchtender Punkt und so weiter, der dann auch erscheint. Oder die Alternative wäre zu sagen, das habe ich auch lange so verstanden, die vier Grundlagen der Achtsamkeit sind das Objekt der Sammlung, also das Meditationsobjekt. Das heißt, ich sammle mich auf den Atem oder auf die Körperstellungen oder auf die Leichenfeldbetrachtungen. Das ist mein Meditationsobjekt, das ist das Objekt der Sammlung. Aber jetzt habe ich es mal versucht, ganz wörtlich zu nehmen. Die vier Aktionsprinzipien der Achtsamkeit sind das Merkmal der Sammlung. So bedeutet der Satz eigentlich wörtlich übersetzt. Plötzlich klingt er ganz anders. Und da habe ich mir gedacht, na vielleicht bedeutet es einfach, in dem Moment, wo ich die vier Aktionsprinzipien, die vier Satipatthana tatsächlich echt praktizieren kann, ist das ein Merkmal dafür, dass meine Sammlung bereits eine gewisse Stufe erreicht hat. Oder umgekehrt, ohne diese Stufe von Sammlung erreicht zu haben, kann ich kein Satipatthana praktizieren. Das heißt, wenn ich achtsam Teller wasche, ist das noch nicht unbedingt das, was der Buddha mit Satipatthana gemeint hat. Wer von euch war denn eigentlich da bei meinem letzten Vortrag? Da habe ich ja in der geführten Meditation so verschiedene Übungen gemacht mit die Zunge im Mund und der Mund um die Zunge und die rechte Hand fühlt die linke Hand und die linke Hand fühlt die rechte Hand und der Hintern fühlt das Kissen und so weiter. Würde mich mal interessieren, was war denn die schwierigste Übung? Alle schwierig. Also ich habe im Nachhinein ist mir das irgendwie aufgegangen, dass eigentlich die Übung, die zunächst am leichtesten erscheint, nämlich mit der rechten und mit der linken Hand, dass das eigentlich die schwerste ist, fand ich. Und zwar, in den Händen haben wir das sehr viel Gefühl und zwischen rechts und links hin und her schalten ist kein Problem. Aber es gehört eine unglaubliche Konzentration dazu, nicht einfach von der rechten Hand innerlich zur linken Hand innerlich zu gehen. Das heißt, den Beobachterstandpunkt einfach von der rechten Hand zur linken Hand zu gehen, sondern gleichzeitig die andere Hand als äußerlich zu betrachten, als Objekt, als ertastetes Tastobjekt. Das fand ich also ja, am schwierigsten und auch ein deutlicher Hinweis darauf, dass eben für Satipatthana in echt so ein ganz erhebliches Maß an Konzentration und Fokus erforderlich ist. Ja, also auch beim Entleeren von Kot und Urin, wissensklar zu handeln, beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Aufwachen, beim Reden und Schweigen, und kommt der Refrain, während er so umsichtig, eifrig und entschlossen weilt, sind seine Erinnerungen und Absichten, die auf dem Haushälterleben beruhen, überwunden. Mit deren Überwindung wird sein Herz innerlich gefestigt, zur Ruhe gebracht, zur Einheit gebracht und konzentriert. Also da ist wieder diese Abfolge. Ich gehe achtsam und in diesem Zustand kann ich bereits frei von den Hindernissen sein. Aber ich schließe jetzt noch nicht daraus, dass ich diese Dinge dann auch tun kann mit dem, was danach kommt, wenn da tatsächlich das Herz völlig zur Einheit gebracht wird. Das ist jetzt schon ein bisschen Vorbereitung für das, was ich künftig mal erzählen will, weil da zum Thema Sammlung Bewegung ist in der Szene, in dem, was man darunter versteht. Ja, ist dann Kaya Gata Sati, die Achtsamkeit, die in den Körper eingedrungen ist, die zu Körper geworden ist, so könnte man das auch übersetzen. Kaya Gata könnte auch heißen, zu Körper gewordene Achtsamkeit, verkörperte Achtsamkeit. Diese den Körper durchtränkte, tränkende Achtsamkeit, ist das dann dasselbe wie Kayanupassana? Kayanupassana ist die Betrachtung, also den Körper als Körper betrachten, ist das dasselbe? Man könnte zunächst den Eindruck gewinnen, es sei dasselbe, weil dieselben Übungen genannt werden. Aber, so wie ich das verstehe, Kayagata Sati ist etwas umfassender, allgemeiner. Es fängt früher an, das habe ich bereits erwähnt, und hört aber auch später auf, da komme ich noch darauf. Also es fängt früher an, heißt im Sinne von, die Achtsamkeit reicht noch nicht aus, um Satipatthana zu praktizieren, und sie endet da, die Körperachtsamkeit endet da, wo ich bereits jenseits von dem Bereich bin, wo ich Satipatthana praktiziere. Außerdem, jetzt kommt eine wahrscheinlich kontroverse These, ist, dass es geht darum, wo verankere ich die Achtsamkeit. Der Körper ist der Ort, wo diese Achtsamkeit ihren Anker findet. Die vier Satipatthana sind verschiedene Arten, etwas anzuschauen. Kaya, der Körper, ist ein Konglomerat von verschiedenen Dingen. Wenn ich die Achtsamkeit im Körper verankere, das ist bei den ersten zwei Grundlagen der Achtsamkeit Satipatthana noch relativ einfach zu verstehen, kann ich sowohl den Körper betrachten als auch Gefühle betrachten. Denn wenn mir die Knie wehtun und ich den Fokus auf diese schmerzhaften Gefühle lenke, dann ist das auch im Körper. Ziemlich unbestreitbar. Oder ich kann eben sagen, okay, der Körper besteht aus 33 Teilen, die 32, die wir gechantet haben, plus das Kniegelenk, was jetzt so fürchterlich wehtut. Na gut, das fällt unter Knochen. Und es noch schwer fällt, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass alle vier Satipatthanas im Körper zu betrachten sind, will ich gleich mal weiterlesen. So, also nach den Leichenfeldbetrachtungen, wo also die Erinnerungen und Absichten des Haushalterlebens überwunden werden und das Herz gefestigt wird, geht's weiter. Da tritt ein Bhikkhu ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen in die erste Vertiefung ein, die von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist und verweilt darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind. Er lässt die Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind, diesen Körper durchtränken, durchsättigen, anfüllen und durchdringen, sodass es kein Körperteil gibt, das nicht von der Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden sind, durchdrungen ist. Dann kommt ein Gleichnis. So wie ein geschickter Bademeister oder sein Gehilfe Seifenpulver in eine Metallschüssel häuft, dieses nach und nach mit Wasser benetzt und knetet, bis die Feuchtigkeit seine Kugel aus Seifenpulver durchnässt, sie durchweicht und innen und außen durchdringt, wobei die Kugel dennoch nicht trieft, genauso lässt man also das Glück der Vertiefung den Körper durchdringen. Das heißt, das Glück der Vertiefung betrachte ich im Körper. Das ist ein körperlich spürbares Phänomen. Gut, könnte man sagen, Verzückung, na gut, das ist noch so ein grobes körperliches Phänomen. Wie geht es denn weiter? Mit zweiter Vertiefung ist dann das Glück und die Glückseligkeit, Verzückung, die aus der Konzentration entstanden sind. Und er lässt das Gleichnis dafür, also er lässt auch davon den Körper durchtränken, durchsättigen, anfüllen und durchdringen. Und das Gleichnis ist so, als ob es einen See gäbe, dessen Wasser von unten emporquillt, der keinen Zufluss aus dem Osten, Westen, Norden oder Süden hat, der nicht gelegentlich von Regenschauern aufgefüllt wird. Da würde der kühle Quellzufluss das kühle Wasser den ganzen See durchtränken, durchsättigen, anfüllen und durchdringen lassen, so dass es keinen Bereich im gesamten See gäbe, der nicht von kühlem Wasser durchdrungen wäre. Das kühle Wasser ist schon ein gutes Gleichnis für ein angenehmes Gefühl, also gerade wenn man in einem heißen Land wie Indien wohnt. Was der Unterschied jetzt ist zwischen der ersten und der zweiten Vertiefung. In der ersten Vertiefung, da ist dieser Bademeister, der muss also ständig irgendwas machen, muss diese Kugel kneten und rumdrehen, dass eben das Wasser eben drin bleibt in der Kugel, dass nichts raustropft. Genauso ist eben da in der ersten Vertiefung eine gewisse Aktivität noch notwendig, die Vitaka-Vichara genannt wird. Da möchte ich aber in diesem Vortrag noch nicht so im Einzelnen drauf eingehen, weil sonst wird es zu lang, das machen wir dann beim nächsten Mal. Vitaka-Vichara, was normalerweise als Denken übersetzt wird. Und ja, also wie gesagt, das möchte ich mal genauer auseinanderklamüsern. In der zweiten Vertiefung, das Gleichnis ist auch sehr ansprechend. Der gesamte See ist gleich der Körper, ist von Achtsamkeit und von Glücksgefühl und von Verzückung durchsättigt, durchtränkt. Aber es gibt keinen Zufluss, außer diesem einen Quellzufluss von unten. Aber nichts mehr von den sichtbaren, die sichtbaren Dinge sind weg. Dritte Vertiefung. Achtsam und wissensklar, in Gleichmut verweilend, mit dem Verblassen der Verzückung, voll körperlich erlebter Glückseligkeit, da ist jetzt kein Pity mehr dabei, keine Verzückung, tritt er in die dritte Vertiefung ein, vor der die Edlen sagen, glückselig verweilt derjenige, der voll Gleichmut und Achtsamkeit ist und verweilt darin. Und er lässt diese Glückseligkeit, die frei von Verzückung ist, diesen Körper durchtränken. Und das Gleichnis ist, wie in einem Teich mit blauem, roten und weißen Lotus einige Lotuspflanzen im Wasser geboren sind und wachsen, unter Wasser gedeihen, ohne sich über das Wasser zu erheben, und kühles Wasser sie bis zu ihren Trieben und ihren Wurzeln durchtränkt, durchsättigt und anfüllt, so dass es kein Teil dieser Pflanzen gibt, das nicht von kühlem Wasser durchdrungen ist. Das ist im Prinzip dasselbe wie vorher, kühles Wasser, aber der Bereich, in dem das stattfindet, ist schon viel schmaler. Das ist nicht mehr der ganze See, das sind nur noch einzelne Lotuspflanzen. Das heißt, der Fokus wird auf jeden Fall kleiner, wird enger, wird schmaler, wird genauer, präziser. Soweit das Gleichnis. Ich bin nicht besonders gut im Auslegen von Gleichnissen, aber das ist so das, was mir jetzt da gekommen ist. Dann tritt er mit dem Überwinden von Glück und Schmerz und dem schon früheren Verschwinden von Freude und Trauer in die vierte Vertiefung ein, die aufgrund von Gleichmut weder Schmerzhaftes noch Angenehmes und Reinheit der Achtsamkeit in sich hat und verweilt darin. Er sitzt da und durchdringt diesen Körper mit einem reinen, klaren Herzen, so dass es kein Körperteil gibt, das nicht vom reinen, klaren Herzen durchdrungen ist. So als ob ein Mann da säße, von Kopf bis Fuß in ein weißes Tuch gehüllt. Das Gleichnis ist, also der Körper ist jetzt nicht mehr zu sehen, der ist in ein weißes Tuch gehüllt. Aber irgendwie ist nicht mehr so spektakulär. Ne? Erstmal kühles Wasser, das ist doch irgendwie was Tolleres, als einfach nur in ein weißes Tuch gehüllt zu sein. Aber das ist das Gleichnis dafür, dass eben hier auch keine Glückseligkeit und kein Pity und nichts mehr da ist, sondern Gleichmut, ein neutrales Gefühl, was damit einhergeht, dass eben ja alles mit Gleichmut betrachtet wird. Da ist keinerlei Zuneigung oder Abneigung, in welcher Form auch immer, mehr vorhanden. Und das ist auch die groben Formen der Zuneigung und Abneigung sind auch in den ersten drei Vertiefungen nicht mehr da. Weil es heißt ja, mit dem Überwinden oder abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen tritt man da ein. Aber das ist jetzt langsam der Punkt, wo der Körper nicht mehr zu sehen ist. Dennoch heißt es, er durchdringt diesen Körper mit einem reinen, klaren Herzen. Ich habe doch immer gemeint, der Körper muss weg sein. Der muss doch verschwinden im Jhana. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum man sagen könnte, dass der Körper weg ist. Die banalste ist, dass die Achtsamkeit einfach zu schwach ist, um zu erfassen, was da in Wirklichkeit vor sich geht, während der Geist immer stiller wird und sich in die Mitte findet. Die zweite Möglichkeit wäre, dass das Verständnis von dem, was Körper ist, sich von dem unterscheidet, was der Buddha hier in dieser Lehrrede sagt. Der dritte Grund wäre, dass wir halt irgendwo gelesen haben, dass der Körper verschwinden soll und dann produzieren wir eine Regenbogen- oder Seifenblasen-Meditation und dann sehen wir halt das, was wir da sehen wollen in der Meditation. Das ist also auch ein häufig zu beobachtendes Phänomen. Und es gibt einen Grund, das ist dann die Krönung sozusagen, das ist, wenn wir die formlosen Bereiche erlangt haben. Formlosen Bereiche, um die zu erlangen, muss erstmal das vierte Jhana erreicht werden. Das ist die Basis, der Ausgang. Da muss dieser perfekte Gleichmut erstmal da sein, um dann weiter loslassen zu können, den Körper als Objekt. Wir haben eine andere Lehrrede, Dantabhumi Sutta. Da wird einem Novizen, der noch keine große Erfahrung mit der Meditation hat, gesagt, wie der Ablauf ist, erst die 5 Hindernisse zu überwinden. Hier in dieser Lehrrede kommt auch die Passage, sich zurückzuziehen. Das handelt sich also um eine formale Praxis, zurückziehen an eine für die Meditation taugliche Stätte und eine geeignete Position einnehmen, formale Meditation. Und dann kommt die Überwindung der 5 Hindernisse. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Und dann kommt aber eine seltene und seltsame Formulierung, nämlich verweile, schult ihn da weiter, indem du den Körper als einen Körper betrachtest, aber hege keine Gedanken, die mit dem Körper verbunden sind. Und dann als nächstes kommt die zweite Vertiefung. Das heißt, nachdem in der ersten Vertiefung ja noch Vitaka Vichara vorhanden ist, also ich habe die Übersetzungen alle gecheckt, die sind alle koscher soweit, also ich bin ja mit meinen Übersetzungen jetzt manchmal stellenweise auch etwas kritisch, aber das habe ich alles nochmal überprüft, ist alles nach meinem derzeitigen Wissensstand okay. Also es ist tatsächlich Vitaka Vichara soll man nicht machen in Bezug auf den Körper und dann kommt als nächstes die zweite Vertiefung, zweite Jhana. Könnte man fragen, ist dann Grundlage der Achtsamkeit, Satipatthana zu praktizieren, also echt zu praktizieren, automatisch die erste Vertiefung? Könnte man hier hinein interpretieren? Und die Antwort ist einfach, lässt sich so nicht beantworten, sondern es hängt davon ab, ob die Jhana-Faktoren vorhanden sind. Die 5 Jhana-Faktoren, Vitaka Vichara. Gut, das haben wir noch hier, aber dann Piti, Sukha und die Eingipfligkeit des Geistes. Ich habe immer übersetzt mit Einspitzigkeit. Und mir ist inzwischen aber aufgefallen, beziehungsweise bin ich auch darauf hingewiesen worden, dass dieses Wort etwas problematisch ist, weil Einspitzigkeit kann man so verstehen wie eine Speerspitze, das heißt, der Geist deutet auf irgendetwas hin. Im Englischen ist noch schlimmer, One-Pointedness, also ein Punkt. Ein Punkt hat keine Dimension. Das heißt also, dass man da praktisch so einen Fokus hat, wo eigentlich nichts mehr drin ist. Ein Punkt hat keine Dimension. Und genauso mit dem Einspitzigkeit ist etwas problematisch, wenn man das als deutend versteht. Weil ja auch in der zweiten Vertiefung, wie gesagt, das soll alles Thema eines künftigen Vortrags sein, kein Deuten mehr da ist. Da ist Eko Dibhava, da ist der Geist eins geworden mit seinem Objekt. Das heißt, da gibt es kein Deuten mehr. Da gibt es auch kein Vitaka Vichara mehr, kein Hinwenden des Geistes, sondern da ist eine Einheit da zwischen Beobachter und Beobachtetem. Aber ich hatte sowieso immer das Wort Spitze im Sinne einer Bergespitze im Sinn. Also deswegen Eingipfligkeit, sage ich jetzt. Also das ist ein hoher Platz. Das Wort Aga bedeutet ja auch Versammlungsort. Es ist ein Ort, wo sich der Geist sammelt. Und es ist ein hoher Platz und es ist ein Ort. Es ist kein Hin- und Herspringen mehr zwischen verschiedenen Punkten. Gut, einen Satz habt ihr schon öfter hier gehört. Der Körper ist der Körper und der Geist ist der Geist und der Geist ist nicht der Körper und der Körper ist nicht der Geist und der Geist ist das, was weiß und der Körper ist das, was scheinbar nicht weiß. Das ist eine populäre Äußerung, die ich also von verschiedenen buddhistischen Lehrern auch gehört habe. Zum Beispiel bei Ayakema, die fing immer an mit den 16 Einsichtsstufen. Das ist also eine späte Erfindung des Gelehrtentums. Und die erste heißt Namarupa Pariccheda Jnana. Das ist das Wissen von dem Unterscheiden von Nama und Rupa oder von Trennen eigentlich. Cheda, also von dem Abschneiden, Auseinanderschneiden von Name und Form. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass also im Gelehrtentum Nama Rupa auf hanebüchene Weise eine Fehldeutung oder Fehlinterpretation bekommen hat, die mit den Suttas nicht in Einklang zu bringen ist. Ich sage für die Leute vom Fernstudium, sage ich halt, dass da Bewusstsein in Nama, in das, was der Geist sein soll, mit eingeschlossen wird. Aber wir haben zum Beispiel die Mahanidana Sutta in der längeren Sammlung, wo der Buddha eindeutig sagt, Nama ohne Rupa führt nicht zum Erleben, gibt es keinen Kontakt mehr. Das kann man nicht, ist nicht zu erleben, Name ohne Form. Und man fragt sich natürlich, warum sagt der Buddha nicht, dass der Körper und der Geist zwei verschiedene Dinge sind, die voneinander zu trennen sind oder die sich voneinander trennen. Mir fällt keine leere Rede ein, wo der Buddha sowas sagen würde. Ich kenne eine, wo er sagt, dass, also etwas schmunzelnd wahrscheinlich, dass man, wenn man sich identifizieren will, dann doch besser den Körper nimmt, weil der länger hält als der Geist, der ständig hin und her springt. Aber im Grunde, wenn wir das Wort Kaya in seinem wörtlichen Sinne verstehen als eine Gruppe, Kaya bedeutet Gruppe, dann ist das, womit wir arbeiten, sowohl in den höheren Stufen von Kaya Gata Sati, also den Jhanas, als auch in den tieferen Stufen, den einfacheren Übungen, das, womit wir arbeiten, ist das Erleben von Körperlichkeit. Und das Erleben von Körperlichkeit besteht aus den fünf Khandhas. Da ist irgendetwas Materielles da, wobei das Wort Materie, wie wir es in der griechischen Denkweise verstehen, gibt es im Pali eigentlich auch nicht, also im Buddhismus auch nicht. Aber da ist etwas, was unser Erleben auslöst. Der Buddha spricht an verschiedenen Stellen, kommt das Wort Savinyanakaya vor, der mit Bewusstsein versehene Körper. Die Frage, ob der Körper und der Geist eins ist oder zwei ist, gehört sogar zu den spekulativen Fragen, die der Buddha abgelehnt hat. Das heißt allerdings in dem Fall nicht Kaya, sondern Sarira. Sarira ist der Fleischesleib, könnte man sagen. Und der Geist, das Wort, was da verwendet wird, ist Jiva. Das kommt halt daher, weil das diese spekulativen Fragen aus der brahmanistischen Tradition gekommen sind. Aber im Prinzip ist das die extreme Polarisierung von Körper und Geist. Sarira, der Fleischesleib, und Jiva, die Seele oder die Beseeltheit. Und der Buddha hat nicht gesagt, nee, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Er hat die Frage abgelehnt. Gibt mir zu denken, warum er die abgelehnt hat, ob das zwei Dinge sind oder eins, ob die zusammengehören oder ob sie getrennt sind. Ich habe dann immer den als Tatverdächtigen für den Wunsch, solche Konzepte zu haben, Tanha, Begehren, zweite edle Wahrheit. Wir wollen gerne, dass der Körper und der Geist zwei verschiedene Dinge sind. Natürlich ist der Körper und der Geist, weil sonst hießen sie ja nicht unterschiedlich. Aber diese Trennung davon und das Bemühen, das eine davon verschwinden zu lassen, und dann, wenn es verschwindet, ist die Meditation gut, das ist für mich ein Ausdruck von Begehren. Denn da steckt eben genau das drin, was wir von Kindesbeinen an mitgekriegt haben, dieses Konzept vom sündigen Fleischesleib und von dem reinen, lauteren Geist, der da drin wohnt, unterschwellig. Würde natürlich kein Buddhist jemals so zugeben. Aber das unterstelle ich jetzt einfach mal so, dass das so ist, weil etwas so oft vorkommt in populären Buddhismus, was ich in den Suttas nirgendwo finde. Was ich in der Tat finde, ist, dass wir vier Satipatthanas haben. Wir haben Körper, wir haben Gefühl, wir haben Herz und dann noch Dinge. Was sind Dinge? Dinge sind die Objekte des Geistsinnes. Dinge kann viele Bedeutungen haben. Ich sage das jetzt mal als Arbeitsthese. Und die anderen Sachen, Vedana, Gefühl und Körper voneinander zu trennen, können wir tun in der Analyse. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel her. Ne? Das ist also, meine Achtsamkeit ist in dieser Uhr, in diesem Wecker drin, komplett drin. Das ist Kaya Gata Sati. Und dann schaue ich mir den Körper an, und dann schaue ich mir Gefühl an, und dann schaue ich mir Herz an. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt hier irgendwo das eine vom anderen abschneiden kann. Im Gegenteil, die können nur zusammen existieren. Es gibt ein paar Kuba-Ajans, Meditationsmeister, die sehr viel Wert darauf legen, Körper, Gefühl und Herz, also diese ersten drei Grundlagen der Achtsamkeit voneinander zu trennen. Und es ist ja auch in Ordnung als Mittel der Analyse, genauso wie wir die fünf Khandhas analysieren können oder die sechs inneren und äußeren Sinnesgrundlagen oder Nama, Rupa und Vinyana oder wie auch immer wir unser Dasein, die sechs Elemente, die sechs Dhatus, wie immer wir auch unser Dasein anschauen wollen. Es hat verschiedene Aspekte, die wir erkennen können. Das sind verschiedene Dinge, die zusammenkommen, Faktoren, die zusammenkommen, um meine Situation, ich hier, der ich meinen Körper erlebe und darunter leide, letztendlich, dass ich ihn zu meinem Körper mache, aufzuknacken, diese Kompaktheit aufzuknacken. Von daher sind diese Werkzeuge der Analyse, Dinge voneinander zu unterscheiden, auf jeden Fall gerechtfertigt. Nur, dass das eine verschwinden muss und das andere, also widerspricht dieser Lehrrede nun ganz klar. Ja, mein eigener Lehrer, Longpo Tongdeng, der ja auch dieses Trennen im Sinn hat, der sagt auch, ja, Dong, Yek, Gai, Gap, Vetana. Aber das Wort Yek im Thailändischen bedeutet einmal trennen, aber es bedeutet auch unterscheiden. Das heißt, wir müssen sie unterscheiden können. Darum geht es. Und er sagt auch, Vetana Mai Chai Gai, der Vetana Pung Asai Gai. Das heißt, Gefühl ist nicht der Körper, aber Gefühl ist abhängig vom Körper. Gibt es auf YouTube, kann man sich anschauen, dort unten mit deutschen Untertiteln. Vielleicht ein paar Zitate von Lung Pu Man. Der hat also von diesem Trennen und so weiter nicht allzu viel erzählt, eigentlich gar nichts gefunden von. Aber solche Zitate: Geist kann Geist nicht etablieren. Geist etablieren, Elemente etablieren. Gemeinsam ist die Funktion des Erkennens und Sehens möglich, weil Geist Namadhamma ist. Die ganze Welt in diesem Körper, genau das ist die Essenz des Dhamma. Bei allen Dingen setzt sich der Geist mit dem Körper in Verbindung, um sie zu manifestieren. Ohne Körper könnte sich das Geistige nicht manifestieren. Wenn es nur Geist gäbe und keine Form, könnte er nicht in Erscheinung treten. Sie sind voneinander abhängig, um in Erscheinung treten zu können. Gibt es Bretter, dann gibt es Häuser. Gibt es Häuser, dann gibt es Bretter. Ein etwas mehr zeitgemäßes Gleichnis. Unser neues Klosterauto ist ein Ford. Könnte jemand dann kommen und sagen, nee, das ist kein Ford, es ist ein Diesel. Wieder jemand sagt, nein, es ist kein Diesel und es ist auch kein Ford, es ist ein Kombi. Es sind einfach verschiedene Aspekte einer und derselben Sache, die voneinander getrennt nicht existieren können. Wenn es kein Ford gibt, gibt es auch kein Diesel. Nehmen wir den Ford fort, dann ist auch Diesel auch weg. Genauso Glücksgefühl. Gut, ich mag vielleicht nicht hinschauen, ob der Körper noch da ist, aber Glücksgefühl ohne den Körper, gibt es sowas? Ja, bei Alice im Wunderland. Ich habe dann noch bei Prapayuto nachgeschaut, was den Körper alles bedeutet in den Suttas, das Wort Kaya. Prapayuto ist also der derzeit umfassendste und beste und integerste Gelehrte in Thailand. Und er hat ein paar wunderschöne Bücher geschrieben. Leider muss man Thailändisch lesen können, um da den vollen Nutzen davon zu haben. Und ja, das ist so wie den Pali-Kanon in einer Viertelstunde durchbrausen. Da hast du alles beieinander. Ja, also Kaya wird einmal verwendet als Sack voller Organe. Das ist das eine. Kaya wird verwendet als Bühne für Geistesfaktoren, zum Beispiel in dem Wort Kaya Passati, Stillung des Körpers. Da geht es in den Erläuterungen dazu nur um geistige Faktoren. Kaya ist der fünfte Sinn, der Tastsinn. Kaya ist das erste Handlungstor, körperliche Handlung. Kaya ist der erste und fünfte Sinn zusammen, die äußeren Sinne, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Und Kaya ist auch alle sechs Sinne zusammen. Der Buddha verwendet das Kaya-Wort Kaya zum Beispiel. Kaya Bhavana, Entfaltung des Körpers, ist ein Synonym für die Indriya Sangvara, für die Zügelung oder Kontrolle der Sinnesfähigkeiten. Und da sind alle sechs Sinne mit gemeint. Diese Übung der Sinneszügelung, Sinneskontrolle, wird in etlichen Lehrreden genannt als Vorstufe zu dem Überwinden der Hindernisse. Und da kommt auch in der Formulierung vor, dass man ein Torbewacher in Bezug auf die Sinnesfähigkeiten sein soll. Das habe ich immer falsch übersetzt. Also da habe ich mich jetzt schon selbst gegeißelt dafür. Bewache deine Sinnestore. Das war also ein falsches Verständnis. Das Tor ist das Tor des Herzens, das ich bei den Sinnesfähigkeiten bewachen soll. Das heißt, ich bewache nicht, was da rein und rauskommt an Sinnesobjekten, sondern ich bewache die unheilsamen Dinge, die aufgrund von Sinneskontakt rein und reinkommen können in mein Herz. Das ist das Bewachen der Tore. Das ist damit gemeint. Und dann wird natürlich auch klar, wieso dann die Hindernisse schwächer werden, wenn ich Sinneskontrolle übe. Wenn ich aufpasse, dass in meinem Herzen keine unheilsamen Dinge reinkommen im Zusammenhang mit dem Sinneskontakt. Also diese unheilsamen Dinge, die ich versuche draußen zu lassen durch die Sinneskontrolle, ist genau das, wovon ich abgeschieden bin, wenn ich in die erste Vertiefung eintrete. Akusala Dhamma, diese unheilsamen Dinge. Also da greift eins ins andere. Und damit bin ich jetzt schon beim eigentlichen Hauptthema abgelangt. Der Körper als Träger der Sinne. Was ist denn überhaupt, bedeutet denn das Wort Sinne? Das Wort gibt es im Pali überhaupt nicht. Und da knüpfe ich jetzt wieder an beim meinem Anfangspunkt, nämlich, dass unsere deutsche Sprache, die nun wirklich vermutlich die beste ist, um Pali überhaupt zu übersetzen, weil die Grammatik so ähnlich ist und die Denkweise doch relativ verwandt ist noch. Ja, Deutsch, die Sprache der Dichter und Denker, heißt mit einer gewissen Berechtigung. Trotzdem haben wir dieses Konzept der Sinne, was es im Pali überhaupt nicht gibt. Und jetzt sagen wir immer, die Sinne müssen verschwinden oder die Sinne müssen kontrolliert werden oder die Sinne macht alles keinen Sinn. Das ist immer dasselbe Wort. Aber im Pali ist es jedes Mal ein anderes Wort. Also wir haben Indriya, die Sinnesfähigkeiten. Wir haben Ayatana, die Sinnesgebiete. Wir haben Karma, das, was ich immer mit Sinnesvergnügen und Sinnesglück und was weiß ich alles übersetzt habe. Und wir haben noch andere Wörter, die wir mit Sinn übersetzen können, zum Beispiel Chetana, normalerweise als Absicht übersetzt, aber das ist ja auch der Zweck, der Sinn und Zweck von etwas, Chetana, der Sinn und Zweck. Oder Atta, also nicht Atta im Sinne selbst, sondern mit zwei T und H, Atta, der Zweck, das Ziel von etwas, der Sinn einer Praxis, Atta, der Sinn von Dhamma. Ist alles Sinn bei uns. In der 43. Lehrrede der mittleren Sammlung, das ist die längere Reihe von Fragen und Antworten, da unterhalten sich zwei der absoluten Cracks, Arahant, Sariputta und Mahakotita. Das sind die beiden, die das analytische Wissen am höchsten entwickelt haben nach dem Buddha, über die Sinne, was denn die Sinne sind, also diese fünf Sinne, wo die ihre Basis finden. Und der ehrwürdige Sariputta sagt, die fünf äußeren Sinne, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, finden ihre Basis, ihre Unterstützung, ihren Halt im Mano, im Geistsinn. Und ich hatte dann so eine Vision dazu. Der Geistsinn ist so eine schwabbelnde Galertmasse, die immer so hin und her schwabbelt. Und da kommen fünf Tentakel raus. Das sind die fünf äußeren Sinne. Und die zucken wild hin und her und suchen immer was. Und jetzt kommen wir in die Sammlung. Und mit zunehmender Sammlung hört das Schwabbeln auf, hört das Zucken der Tentakeln auf und nach ziehen sich die Tentakeln in diese Gallertmasse zurück. War das jetzt plastisch genug? Und das ist, kommt auch in der gleichen Lehre vor. Fragt Mahakotita, was nimmt denn der Geistsinn wahr oder was erlebt der Geistsinn, wenn die fünf Tentakeln sich in die Schwabbelmasse zurückgezogen haben? Also das heißt irgendwie anders, ich habe es jetzt nicht auswendig parat. Kommt jemand drauf? Was könnte denn der Geistsinn erleben, wenn, also ich gebe jetzt eine Hilfe, wenn Erde, Wasser, Feuer und Wind nicht mehr erlebt werden durch die äußeren Sinne? Dann bringe ich das Thema auch gleich vor. Also was erlebt denn der Geistsinn normalerweise? Also nachdem der die Basis ist für die fünf äußeren Tentakeln, kriegt er den gesamten Input von den äußeren Sinnen. Also ich kann nicht sagen, Sehen ist ein fleischlicher Vorgang. Das ist Quatsch. Da ist das Auge beteiligt. Das ist wohl auch eine Gallertmasse. Aber da ist wohl irgendwo ein geistiger Anteil dabei. Und die, was sind das für welche? Irgendwelche Forscher, Neurologen? Irgendwelche Forscher versuchen immer festzustellen, wo genau im Körper wird aus dem elektrischen Impuls da was Geistiges. Und der Buddha stellt solche Fragen nie. Da geht es überhaupt nicht darum. Da geht es um die Gesamtheit des Erlebens. Das ist auch das Prinzip der Phänomenologie, zu sagen, da erlebe ich einen Körper, aber dieses Erleben ist ja irgendwie geistig und irgendwo bin ich auch noch dabei, dem das alles gehört. Ja, wo ist denn der Geist? Dann sagen die einen, ja, der Geist, der ist da im Gehirn drin. Das ist die Identifikation mit dem Denken vielleicht. Oder andere, die mehr spirituell sind, sagen, nein, der Geist ist natürlich hier im Herzzentrum. Oder ist der Geist im ganzen Körper? Oder ist er überhaupt nicht im Körper? Tja, solche Fragen werden dann überhaupt nicht gestellt. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um das Loslassen von Vereinnahmung. Also die Antwort lautet, wenn also die fünf äußeren Sinne nicht mehr aktiv sind, dann erlebt der Geistsinn Raumunendlichkeit. Und die Beschreibung der Formlosigkeiten fängt an mit Widerstandswahrnehmung hat aufgehört, Vielheitswahrnehmung hat aufgehört. Das ist der Zustand, wo die fünf äußeren Sinne Sendepause haben. Das heißt, in den ersten vier Jhanas sind die fünf fleischlichen Sinne die Indriyas, die Sinnesfähigkeiten, noch nicht zum Stillstand gekommen. Dennoch wird jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung hat von Samadhi, sagen, naja, aber das, wie ich meinen Körper erlebe, das, wie ich überhaupt irgendetwas erlebe, unterscheidet sich auf so grundlegende Weise von dem normalen Erleben. Also irgendwas hat sich verändert, irgendwas hat aufgehört. Genau, das übersetzen wir auch mit Sinne. Sinnlichkeit, Karma. Das Wort Karma bedeutet aber eigentlich wünschen. War jemand von euch da bei dem Vortrag über die Fesseln, wo ich über die drei Liegen gesprochen habe? Ja. Karma, also das ist das ständige Hin- und Herspringen. Das mag ich, das mag ich nicht. Das ist interessant, das ist auch interessant. Also Karma könnte man mit Fug und Recht mit Neugier übersetzen. In welcher Liga spielt denn dieses Karma dann? Also anders gefragt, kann ich da was mit Ethik machen? Kann ich da einen Schluss fassen? Oder brauche ich da Geistestraining dazu? Oder ist das nur durch überweltliche Verwirklichung in den Griff zu kriegen? Eben, in allen drei Ligen spielt Karma mit. Ich habe eine gewisse Gewalt darüber, oder was heißt Gewalt? Ich kann daran arbeiten, indem ich Sinneskontrolle praktiziere. Ich kann ethische Entscheidungen treffen, die förderlich sind. Kamesu Vichachara, Fehlverhalten in Karma-Dingen, in Wunschdingen, in Sinnesdingen, in der Regel übersetzt als sexuelles Fehlverhalten. Wenn ich mich dem widersetze, habe ich auf ethischer Ebene gearbeitet. Dann abgeschieden von Sinnesdingen, wie habe ich das hier übersetzt? Abgeschieden von Karma, Sinnesvergnügen, Gottes Willen. Abgeschieden von Sinnesvergnügen tritt man in die erste Vertiefung ein. Das heißt, durch Sammlung, das wäre die zweite Liga. Geistesschulung kann ich daran arbeiten. Und letztendlich als Anagami, als Verwirklichung des Dhamma auf dritter Erwachensstufe, ist dann Karma kein Thema mehr. Vorbei. Also, was weg muss, um in die Vertiefung zu kommen, ist nicht Indriya, die Sinnesfähigkeiten, sondern was weg muss, ist Karma, diese Tätigkeit der Sinne. Es ist eine bestimmte Tätigkeit. Karma, die Sinnlichkeit, sinnliches Vergnügen, Sinneslust, aber auch Sinnesobjekte, wird es übersetzt und hat es auch die Bedeutung. Aber, jetzt komme ich zum Eingangszitat, Wollen und Gier ist des Menschen Sinnlichkeit, nicht die vielfältigen Dinge auf der Welt. Wollen und Gier ist des Menschen Sinnlichkeit. Die Vielfalt steht einfach nur da in der Welt, doch Weise vertreiben Begierde daran. Das heißt, das Problem sind nicht die bunten Dinge auf der Welt, die Sinnesvergnügen, sondern wir machen die dazu. Jetzt haben einige Leute gesagt, dass da ein gewisses Paradox vorliegt, dass eben das Wort Karma im Pali manchmal als Sinneswunsch, also diese Aktivität, zu verstehen ist und manchmal als das Objekt. Aber das ist nur für Putujanas ein Paradox, denn von höherer Warte ist dieses Wünschen selber das Objekt. Kam Upadana, ergreifen von Karma, bedeutet nicht, dass wir uns an irgendwelchen Dingen, schönen Dingen aufgeilen. Es bedeutet, dass wir uns darüber identifizieren, dass wir etwas wünschen können. Wir sind jemand, der Wünsche hat. Wir wollen, dass es etwas zu wollen gibt. Das ist Kam Upadana. Nach Paticca-Samuppada. Das heißt, diesen Punkt habe ich erst abgehakt, wenn ich fertig bin mit der Praxis. Aber ich kann dieses Kam-Upadana, dem kann ich auf die Schliche kommen, wenn ich ihm mal zeitweilig den Nährboden entziehe, indem ich Sammlung praktiziere oder indem ich auf ethische Weise diesen Wünschen entgegenstehe. So, jetzt wollte ich euch die Frucht meines ersten Retreats nicht vorenthalten. Ich habe aus dem Sutta Nipata die Kama Sutra übersetzt. Also die Lehre, da heißt tatsächlich so, ihr werdet dann natürlich enttäuscht sein, wenn ich die jetzt vorgelesen habe. Also da geht es jetzt nicht um Sex, also jedenfalls nicht so direkt. Und da ist eben das Wort Kama, taucht auf zweifache Weise auf. Und das eben im John Jeff hat geschrieben, das ist ein Paradox, aber ich sehe also dieses Paradox in keinster Weise. Allerdings haben zum Beispiel in der Scholastik mal wieder, ich hacke immer auf den rum, aber es ist auch ein wunderbarer Punching-Partner, die haben Karma in zwei Sorten aufgeteilt. Der Wunsch ist Kilesa-Karma und das Objekt ist Vatu-Karma. Kilesa heißt Herzenstrübung, also Herzenstrübung, Wünschen und Objekt, Karma, Wünschen. Aber im Grunde, wie gesagt, dieses Wünschen bezieht sich natürlich letztendlich, macht sich im konkreten Fall ja an diesem und jenem fest, aber das ist völlig beliebig, ist völlig austauschbar. Das, was es wirklich, wo wir dran arbeiten müssen, ist eben dieses Wünschen. Und das Wünschen nicht im Sinne von Habgier zu verstehen, sondern diese Tätigkeit, der Augenblick, so wie es jetzt ist, ist nicht gut genug. Ich muss ständig etwas hineintun. Ich muss ständig in Bewegung bleiben. Genau das ist Karma und genau das ist, was eben in der Sammlung zur Ruhe kommt. Und genau das ist der Grund, warum das Erleben in der Sammlung so völlig anders ist. Wo diese Einheitlichkeit auch in der Wahrnehmung zustande kommt. Dieses eine Gleichnis aus der kürzeren, glaube ich, Lehrrede über Leerheit, wo gesagt wird, die Erde mit ihren Unebenheiten und Bergen und Tälern und so weiter erscheint wie ein aufgespanntes Trommelfell oder irgendwie sowas in der Art. Das wird flach, das wird eins. Gut, jetzt sind wir da, wo die Worte wieder versagen, aber außerdem wollte ich da sowieso das für einen späteren Vortrag vorbehalten. Jetzt gibt es das Gedicht. Am Anfang geht es darum, wenn Karma, demjenigen, der auf Karma scharf ist, sich erfüllt, ist man froh. Wenn man mit Karma unterwegs ist und der Karma erfolglos bleibt, leidet man. Wer Karma meidet, überwindet das Hängen an der Welt. Wenn man nach Karma giert, leidet man. Drum soll man Karma aus dem Weg gehen, dann überquert man die Flut. So. Also aus dem Zusammenhang kam jetzt schon raus, dass das ein paar Mal eben Wünschen bedeutet. Manchmal bedeutet es die Objekte des Wünschens und manchmal kann es beides bedeuten. So, jetzt kommt die Übersetzung in Vers. Wenn Sinneswunsch dem Wunschgesinnten sich erfüllt, ist er gewiss verzückt gestimmt. Er hat erlangt, was da ein Sterblicher sich wünscht. Wenn ihm mit Wünschen unterwegs, dem angetriebenen Geschöpf, der Sinneswunsch erfolglos bleibt, ist er wie Pfeil durchbohrt gequält. Wer Sinneswünsche meidet, so wie mit dem Fuß der Schlange Kopf, recht überwindet er, der Achtsame, dies Hängen an der Welt. Ob Felder, Ländereien, Schätze oder Viehzeug, Dienerschar, ob Frauen, Freunde, wenn ein Mensch nach Sinnesdingen giert, die schwachen Gabe zwingen ihn, zertrampelt ihn manch Ungemach. Und daraus folgt ihm Leiden nach, wie Wasser dringt in leckes Schiff. Und darum geht der Mensch den Sinnesdingen aus dem Weg, sie überwunden, quere er die Flut wie leergeschöpftes Schiff. Dieses Wünschen ist genau das, was diese innere Bewegung, diese Getriebenheit auslöst. Wenn das Wünschen nachlässt, wenn wir den Frieden in dem Hier und Jetzt finden, hört die Bewegung auf und was übrig bleibt, ist die Sammlung. Gut, jetzt kommt die Höhlenachter-Lehrrede. Die Höhle ist ein Gleichnis für den Körper. Das haben wir auch bei Kandavimutti Samangitamma, den Text von Lungpu Man. Nur hier ist also der Mensch, der noch mit Karma beschäftigt ist, für den ist also die Höhle ein Gefängnis. Während bei Lungpu Man, da war es die Grotte des Glücks oder so ähnlich. Also für den Befreiten ist der Körper eben kein Problem mehr. Denn natürlich ist der Körper etwas, was wir mit dem Fleischesleib identifizieren, die Wurzel alles Übels, das, was krank wird, was alt wird, was stirbt. Und wir wollen ja irgendetwas, mit dem wir uns identifizieren können. Und dann haben wir eben den Geist, die Seele. Wir wollen die Trennung, also den Schmutz und das Mäh ist da und das Schöne ist hier. Aber das, worauf der Buddha immer wieder hinweist, ist, nicht die Objekte sind das Problem, nicht die Vielfalt der bunten Dinge ist das Problem, sondern unsere, wie wir dazu stehen. Karma Chanda, dieser Antrieb aus Wünschen oder Antrieb zum Wünschen, das erste der fünf Hindernisse, das überwunden zu haben, auch nur zeitweise, kann man sich schon vorstellen, dass da eine Menge Frieden drin steckt. Mit dem Körper. Dass die Wünsche sich sogar selbst zum Objekt haben können, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir wollen, dass es etwas zum Wollen gibt, kommt auch aus diesem zweiten Gedicht hervor, das allerdings von anderen, als einen Beziehungsfehler habe ich in anderen Übersetzungen gefunden, da bezieht sich das Sehnen auf die Menschen, aber das sind die Wünsche, die sich sehnen. Das kommt in der zweiten Strophe vor. Und dann haben wir im Verlauf des Gedichtes Beispiele, wie eben Karma, dieses Wünschen, in verschiedenen Ligen operiert. Nämlich einmal das Wünschen, was zu unheilsamen Handlungen führt, was wir durch einen ethischen Entschluss in den Griff kriegen, und bis hin zu dem Meinmachen. Das Meinmachen ist ja auch diese Anhaftung an, ich bin einer, der neugierig ist, der sich was wünschen kann, der sagt, das mag ich nicht. Kamopadana. Also das kommt in diesem Gedicht alles drin vor. Ich wollte es noch vorher mal erwähnt haben. Fest in der Höhle steckt, vielfach verschüttet, harrend der Mensch in Verlockung versunken. So einer, fern der Absonderung, weilt er. Wünsche der Welt sind so leicht nicht zu lassen. Quell des Verlangens, Seinsfreude gebunden, schwer sie zu lösen, kein anderer erlöst sie. Schauen diese Wünsche auf vorher und nachher, selbst nach den früheren Wünschen sich sehnend. Gierig, verstrickt und verirrt in den Wünschen, nicht zu belehren, auf Abweg geraten, klagen die Menschen von Leid angefallen, wenn wir einst sterben, was wird aus uns werden? Mensch, darum übe dich jetzt schon bei Zeiten, was in der Welt auch als Abweg erkannt ist, nicht soll man damit den Abweg beschreiten. Kurz ist das Leben hier, sagen die Weisen. Ich sehe die zappelnde Menschheit auf Erden, daseinsbezogen, begehrensversunken. Niedrige Menschen, das Sterben vor Augen, jammern sie, dürstend nach vielerlei Dasein. Seht, wie sie zappeln ums Mein, das sie lieben, fischgleich in Pfützen versiegenden Stromes. Dieses erblickend, lass Meinmachen liegen, Neigung zu Formen des Daseins nicht wirken. Beiderlei Enden entzieht man den Antrieb, Sinneskontakt ganz durchschaut, frei von Gieren, Dinge des Selbsttadels ganz unterlassend, weiser, nicht fleckt ihn Gesehenes, Gehörtes. Flut kreuzt der Stille, Wahrnehmung verstanden, ganz unbesudelt bei Dingen des Greifens. Stachel gezogen, lebt er voller Umsicht, hofft nicht auf diese Welt, nicht auf die nächste. Warum war es mir so wichtig, mal den Unterschied zwischen Indriya und Karma aufzuzeigen? Also Indriya, die Sinnesfähigkeit, die eben beim Erreichen der Formlosigkeiten aufhört, die fünf äußeren Indriyas, im Gegensatz zu Karma, diese wilde Aktivität der Fähigkeiten, wobei alle sechs damit gemeint sind. Wenn ich der Meinung bin, dass die Sinne irgendwie abschalten müssen, damit ich in die Sammlung komme, dann rücke ich das außer Reichweite, denn der Sprung von dem Sinnesdasein, von dem Alltagsbewusstsein hin zur Welt der Formlosigkeit ist ein ziemlich großer Sprung. Werden die wenigsten so auf Anhieb bewältigen können. Das heißt, wenn ich Jhana überschätze, kann es passieren, dass ich auf dem richtigen Weg bin und es aber gar nicht weiß. Dann sitze ich da und der Atem wird nicht schön, Nimitta ist keins da, der Körper verschwindet nicht, alles Schrott, taugt nichts. Deine Argumente. Selbstverständlich ist diese Gefahr des Unterschätzens der eigenen Praxis die geringere Gefahr. Die größere Gefahr ist, wenn ich also Jhana, die Vertiefungen, das, was da passiert, die Überwindung von Karma, das banalisiere. Weil dann bilde ich mir ein, ich hätte schon was erreicht, was noch nicht der Fall ist. Aber zu dem Thema will ich also, wie gesagt, beim nächsten Mal mehr sagen, denn die Zeit ist schon fast rum. Und ich bin ja mit der Lehrrede noch nicht fertig. Also jetzt Das ist, also beim nächsten Mal werde ich dann so spannenden Fragen nachgehen, ob man im Jhana noch spazieren gehen können darf oder denken können darf oder reden oder Kaffee trinken oder was auch immer. Jetzt aber zum Schluss der 119. Lehrrede. Da sagt dann der Buddha einiges über die Vorteile der Achtsamkeit, die den Körper durchtränkt hat. Wer das so entfaltet und geübt hat, trägt in sich, was immer es an heilsamen Zuständen gibt, die an wahrem Wissen Anteil haben. Das heißt, man könnte es so sagen, das Potenzial zur Befreiung. Heilsame Zustände, die an wahrem Wissen, wahres Wissen ist, Wissen von der Befreiung. Genauso wie jemand, der sein Gemüt über den großen Ozean ausgedehnt hat, in sich trägt, was immer es an Flüssen gibt, die in den Ozean fließen. Genauso trägt jemand, der die Achtsamkeit auf den Körper oder den Körper durchtränkende Achtsamkeit entfaltet und geübt hat, in sich, was immer es an heilsamen Zuständen gibt, die an wahrem Wissen Anteil haben. Und dann fasse ich jetzt etwas zusammen. Mara hat keine Chance, die Möglichkeit, höhere Geisteskräfte zu entwickeln. Übersinnliche Fähigkeiten sind da, gibt gewisse Vorteile. Man wird Sieger über Unzufriedenheit und Unzufriedenheit besiegt einen nicht. Man verweilt, indem man Unzufriedenheit überwindet, wann immer sie erscheint. Man wird Sieger über Furcht und Schrecken, Kälte, Hitze, Hunger, Durst, Moskitos, all die Dinge, Entzugserscheinungen wahrscheinlich auch. Und dann die 4 Jhanas erreicht man nach Belieben, ohne Schwierigkeiten, die für ein angenehmes Verweilen hier und jetzt sorgen. Übersinnliche Kräfte und dann kulminiert es natürlich durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft tritt man hier und jetzt in die Gemütsbefreiung, die Befreiung durch Weisheit, die mit der Vernichtung der Triebe triebfrei ist, ein und verweilt darin. Wenn die Achtsamkeit auf den Körper immer wieder gepflegt, entfaltet, geübt, als Fahrzeug verwendet, als Grundlage benutzt, verankert, gefestigt und gut ausgeübt worden ist, können diese Vorteile davon erwartet werden. Das ist es, was der Erhabene sagte. Die Bhikkhus waren zufrieden und entzückt über die Worte des Erhabenen. Und ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Also ein praktisches Beispiel für Wünsche, die sich nach früheren Wünschen sehnen? Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, Karma sehnt sich sogar nach früheren Wünschen. Praktisches Beispiel. Ich sitze beim Essen und unterhalte mich mit anderen darüber, was ich früher mal gegessen habe. Also ganz banal. Völlig banal. Okay. Ich sitze in Thailand in einer wunderschönen Strandhütte und unterhalte mich mit den anderen Travelern über Vietnam, über Nepal, über Indien. Das sind ganz reale Beispiele. Also da, wo es mir halt aufgefallen ist. Normalerweise sind ja diese ganzen unheilsamen Qualitäten von der Art, dass sie ihnen nicht so leicht auf die Stiche kommen. Aber in diesen Fällen ist mir das, da hat die Weisheit aufgeblitzt und gesagt, Mensch, jetzt bist du hier im Paradies und quatscht darüber, statt es zu genießen, wie es woanders ist. Ne? Aber genau das ist das, nach früheren Wünschen sich sehnend wünschen. Man kann ja Karma, wie gesagt, auch immer mit Objekte übersetzen. Aber im Grunde waren die früheren Objekte ja auch nur dadurch Objekte der Sinnlichkeit, weil ich sie mir gewünscht habe, weil ich durch meine Einstellung. Das ist ja das Faszinierende in der Meditation. In dem Moment, wo sich Sammlung einstellt, ändert sich die Einstellung zu den Dingen. Das heißt, das Aufreizende ist nicht mehr das, was Spaß macht, sondern das Zufriedensein damit, das Ruhen, das zur Ruhe kommen, dieses nichts mehr tun müssen, nicht mehr rumzappeln müssen, wie die Fische in der versiegenden Pfütze. Ich finde das Beispiel sehr, ja, sehr gut. Also da jetzt alles zappeln nichts. Die Pfütze wird trotzdem immer kleiner. Eine Pfütze des versiegenden Stromes. Ich sehe die zappelnde Menschheit oder so ähnlich heißt es ja auch. Ne? Ja, das ist genau dieses, das Zappeln ist das, was Karma ausmacht. Das merken wir, das lernen wir aber erst dann kennen, wenn wir mal eine Alternative dazu gehabt haben. Also wenn das Herz wirklich so still geworden ist, dass wir mit dem, was ist, zufrieden sein können. Und dann das, was ist, zu einem einheitlichen Gebilde wird. Das heißt, auch innerhalb des Körpers muss ich dann nicht mehr groß rummachen. Und wie ich schon sagte, also wenn dieses Rumzappeln weg ist, dann ändert sich das Erleben, das, was wir Wahrnehmung nennen, auf dramatische Weise. Zum Beispiel, der ganze Körper ist mit Piti Sukha durchtränkt. Das ist ein angenehmes Erleben. Da muss ich dann auch nicht mehr, das heißt, es bedingt sich gegenseitig. Weil ich nicht mehr zappel, ist es angenehm und weil es angenehm ist, muss ich nicht mehr zappeln. Das ist schon gut so, wie es ist. Aber da erstmal hinzukommen, ist etwas, was wir nicht per Beschluss machen können. Deswegen zweite Liga von Karma. Das ist durch Übung zu erlangen. Aber ich muss in der untersten Kreisklasse erstmal anfangen und ein ethisches Fundament haben und mein Sinnesinput erstmal nicht mehr so wahllos gestalten, sondern schauen, was sinnvoll ist und mich nicht so draufstürzen auf alles, was da reinkommt und schauen, was an Reaktionen in mir abläuft. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt eben keine nackten Weiber mehr sehen darf, sondern die Reaktionen darauf ist das Problem. Selbstverständlich ist für einen Mönch es nicht angemessen, sich nackte Frauen anzuschauen, weil eben diese Reaktion darauf erst für den Anagami kein Thema mehr ist. So weit bin ich noch nicht, aber ja, das ist das Prinzip. Dass ich erstmal da arbeite, wo ich eine Wahl habe, wo ich eine Entscheidung treffen kann, um den Boden zu bereiten dafür, dass eben ich mal abgeschieden von Sinnesvergnügen zeitweilig damit zufrieden bin, was hier und jetzt ist. Und die unheilsamen Dinge nicht da sind. Selbstverständlich ist Angenehmes zu mögen und Unangenehmes nicht zu mögen an sich noch nicht unheilsam. Aber es wird ja immer was draus. Meine Reaktionen bringen mich ja immer dazu, irgendwie was Blödes zu sagen oder zu denken oder zu tun. Also von daher wirkt sich auch umgekehrt dann die Frucht des Geistestrainings positiv auf mein Handeln aus. Das heißt, dass ich dann ein ethischerer Mensch werde. Also die drei Übungsfelder, die kann man auch nicht voneinander trennen. Die sind auch miteinander verzahnt. Eins geht nicht ohne das andere. Ja, wenn wir zusammensitzen beim Essen und uns über das Essen, was wir früher gegessen haben oder ein andermal gegessen haben, unterhalten, dann ist es ja nicht so, dass wir dann eine Befriedigung von dem früheren Essen bekommen. Sondern wir bekommen eine Befriedigung davon, dass wir eben damals uns auch schon was gewünscht haben. Ah ja, das ist lecker. Das ist leckerer als das, was ich jetzt nicht esse. Also das sind genau diese Wünsche, die das Problem sind. Nicht, dass Nepal schlecht ist, sondern das Problem ist, dass ich jetzt Thailand nicht genießen kann. Wenn ich da am Strand sitze darüber nachdenke oder anderen erzähle, wie es in Nepal war. Und das hat mir also so zum Hals rausgehangen, dieser Travel Talk immer in der damaligen, in der Szene. Noch eine Frage, ist zwar jetzt für mich nicht so ganz relevant, weil ich noch nicht so ganz am vierten Chakra dran bin, aber wenn ich es jetzt recht erinnere, hast du vorhin gesagt, freudvolle Gefühle, nee, anderes Wort, können nicht ohne Körper stattfinden, aber der Körper ist nicht mehr sichtbar. Also der Körper ist weg, aber... Er ist langsam dabei, sich zu verabschieden. Er ist noch da. Aber er tritt langsam in den Hintergrund. Er ist noch da, die Umrisse sind ja noch erkennbar unter dem weißen Tuch. Und wenn er sich verabschiedet hat, sind diese Gefühle auch nicht mehr da? Also im vierten Jhana sind ja schon mal keine Glücksgefühle mehr da. Ich habe gesagt, ein Glücksgefühl ohne den Körper gibt es nicht. Genau. Ja. Weil die Formlosigkeiten sind nur mit neutralem Gefühl. Okay, ja, das fehlt den Punkt. Also selbst neutrales Gefühl mit Körper gibt es in der Regel. Aber es gibt eben auch neutrales Gefühl ohne den Körper in den Formlosigkeiten, worüber ich dir nichts weiter erzählen kann, außer dem, was ich hier, was der ehrwürdige Ananda gehört hat, was der Erhabene gesagt haben soll. Ja, das war jetzt sozusagen heute das Plädoyer gegen das Koma-Jhana. Nächstes Mal kommen dann die Billigen dran. Die Supermarkt-Jhanas. Jhana für jeden. Arahaṁ sammā sambuddho bhagavā buddhaṁ bhagavantaṁ abhivādi. Svakato bhagavata dhammo dhammaṁ namassāṁ. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namah.